6. Sätze aufbauen. Sprechen Sie laut nach. A. Spaghetti mit Tomatensauce. Am liebsten Spaghetti mit Tomatensauce. Meine Kinder essen am liebsten Spaghetti mit Tomatensauce. B. Mag ich nicht. Pizza mit Zwiebeln mag ich nicht. Nein, Pizza mit Zwiebeln mag ich nicht. C. Esse ich nicht gern. Fisch mit Reis esse ich nicht gern. D. Schneiden und anbraten. Die Zwiebeln schneiden und anbraten. Sie müssen die Zwiebeln schneiden und anbraten. E. Im Wasser kochen. 10 Minuten im Wasser kochen. Spaghetti 10 Minuten im Wasser kochen. Sie müssen die Spaghetti 10 Minuten im Wasser kochen. F. Alles verrühren. Dann müssen Sie alles verrühren. G. Keine Schokolade. Keinen Kuchen und keine Schokolade. Ich mag keinen Kuchen und keine Schokolade. H. Kein Fleisch. Keine Eier und kein Fleisch. Meine Freundin isst keine Eier und kein Fleisch.